Es nieselt leise, riesengroße Scheiße. Gott und der Teufel sind's, die sich um dich streiten. Was nicht heißen soll, dass du nicht risikobereit bist. Doch dies begleitet, musst du erst das Risiko begreifen. Feindseligkeit, ist dir wert, was darauf steht? Oder machst du halt Probleme, weil du einfach darauf stehst? Du dir einbrichst, was geschehen ist. Was geschehen ist, ist geschehen. Du ihn siehst, weil du ihn lange nicht gesehen hast und zersägst. Digga, sie schien. Ja, Mann, ich glaube, er ist unterwegs. Digga, siehst du den Mercedes, der da steht, zu dem er geht? Der Kerl ist jetzt erledigt, trägt runter ein Paket. Heute ist Jackpot, wir ficken seine Mutter auf dem Weg, also komm und wir laufen los. Er läuft nach Hause, glaub ich, denke wirklich in der Bäckertüte sei dein Pausenbrot. Sofort hat mein Bruder in die Tüte weggerissen. Der Hurensohn hat verschissen, weil mein Cousin macht's ab mich und macht warm und es brettert. Es blutet der Asphalt, erst versuch ich's auf die Nette, dann versuch ich's mit Gewalt. Es sind die urbanen Klänge, die uns schützen durch den Schall. Etwas bedrücken sind die aufblitzenden Pfützen überall. Aber was soll's, denn wir retten die TNs ab und durch. Adrenalin, kein Respekt, keine Furcht. Amphetamine oder Flex, scheißegal. Da war noch etwas offen, heute hat es bezahlt. Steh gelaufen, du solltest lieber nicht so viel verkaufen. Und wenn du Feinde hast, alleine damit laufen. Weil geschäftlich es persönlich wird hier draußen. Es frisst dich auf, steh gelaufen. Du sollst dir lieber nicht so viel erlauben. Wo ist er auf einmal hin, der Glitzer in dein Auge. Weil geschäftlich es persönlich wird hier draußen. Steh gelaufen. Steh gelaufen. 1984, sie haben alles auf Kamera. Was kann man machen? Ja, mach es mal ein Fahrer, klar. Amocha, Biji, Sakana, Sebrishi. Mitchem aus des Gabne, Teste, Lagano, Pokishi. Brate, padaju i Vishi, nego ja, Kamoli, Niji. Smrt ruke rima, svaki kvart se tako čisti. Kupanti, daj se siti, ako za sere se misli. Jer najeba si brala, ako završiš na listi. To je biznis, makar bija, neki luča kao i ja. Denn wir haben nichts getan, was er nicht wusste, was passiert. Wir bunkern uns verbunden in den dunkelroten Fiat. Uche, yo. Ole an der Pro, sondern kurzer Polizier, richtig dir. Aber sie finden nur Krümel und Papier. Trotzdem müssen wir fast alle laut, Funk mit aufs Revier. Alle außer einer und die Amjas sind begeistert. Aber Jarak, denn der Amna kann der Kaut grad mit dem Weißer. Scheiß knapp, wir sind so mit Großen aus der Sache. Sie fanden auch auf der Wache keine Drugs und keine Waffe. Es ist immer noch die gleiche alte Masche. Die Sache ist bereinigt, ob ich weine oder lache. Steh gelaufen, du solltest lieber nicht so viel verkaufen. Und wenn du Feinde hast, alleine damit laufen. Weil geschäftlich es persönlich wird hier draußen. Es frisst dich auf, steh gelaufen. Du sollst dir lieber nicht so viel erlauben. Wo ist er auf einmal hin, der Glitzer in dein Auge. Weil geschäftlich es persönlich wird hier draußen. Steh gelaufen. Steh gelaufen, steh gelaufen. Du solltest lieber nicht so viel verkaufen. Und wenn du Feinde hast, alleine damit laufen. Weil geschäftlich es persönlich wird hier draußen. Es frisst dich auf, steh gelaufen. Du sollst dir lieber nicht so viel erlauben. Wo ist er auf einmal hin, der Glitzer in deinen Augen. Weil geschäftlich es persönlich wird hier draußen. Steh gelaufen, steh gelaufen.